Mein Name ist Pansen und der Vorname Paul. Besonderes Kennzeichen, der nie sein großes Maul. Das Reise steht auf, gibt mir Stempel hinein. Und auf Hirna darf es sein, was die Leute sehen. Ist mir so gut und groß, ich hab nur ein Problem. Und das heißt Durst. Jetzt renn ich zur Bar, auf Manhattan. Aber die sonst noch Anzug zu da hätten. Die Kellnerin, die kam mich mal mit ihrem Bikini. Bin dosiert bloß auf dem Tablett der Martini. Eine alkoholfreie Sache darfst du mich nicht fragen. Um mir was zu fressen, da kannst du mich jagen. Da war der Dampfer, da war der Dunai. Da war der Dampfer, da war der Dunai. Warte ich nach Hause, ich die Alte von Federn. Von Trunken, Wolken und schweren Löhnen. Sie kreischt dich mit Haus und so versaufen. Dabei war ich doch bloß eine Flasche kaufen. Die sauf ich jetzt aus, dass die Alte mit mir kommt. Soll man sich grundsätzlich kümmern.